Mann, doch so ein falsches Herz. Was deine Augen mir sagen, ist doch für dich ein Scherz. Es gibt so viel treue Augen, doch ich gestehe dir ein. Du hast die treuesten Augen, könnt nicht dein Herz so sein. Doch wenn die Augen auch trügen, ich schau ja doch gern hinein. Ich schau ja doch gern hinein.